Wenn er dann auf eine Frage antworten muss, zum Beispiel weil etwas gestohlen war oder dass diese einfache Tungusen etwas anderes wissen wollten, so geht er weiter mit seinem Wüten, zu schreien, zu tanzen und zu springen, bis der schwarze Vogel erscheint. Das scheinen diese Vögel gewohnt zu sein, oben auf seinem Zelt und irgendwo herum, wo er dann umfällt, von sich aus außer Bewusstsein gerät, und so liegt er eine Viertelstunde herum, wonach er wieder erwacht, denjenigen, die nach der gestohlenen Ware gefragt haben, antwortet oder was sie sonst so wissen wollten. Man muss ihn, bevor er seine Kunst zeigt, bezahlen. Er ist reich an Vieh, welches ihm die Heiden aus der Umgebung bringen. Wir hätten uns nicht solche Mühe mit der Bildanalyse gegeben, wenn wir es nicht auf der Ebene des Narrativs mit dem gleichen Phänomen zu tun hätten. Vor allem wird das entscheidend sein für das weitere Schicksal der realen Schamanen. Auch auf der semantischen Ebene schaffen die Europäer ein monströses Mischwesen. Wir wohnen der Fabrikation eines Stereotyps mit durchaus politischen Implikationen bei. Zu den Teufelsaspekten des Schamanen und seiner Darstellung gesellen sich zwei, drei weitere, die in den nächsten Jahrhunderten die Wahrnehmung der Schamanen bestimmen werden. Auf der einen Seite jener an Verrücktheit grenzende Aspekt der Besessenheit, auf der anderen der des Scharlatans und Betrügers, der mit dem Vorwurf der Geschäftemacherei, wenn nicht gar der Ausbeutung, einhergeht. Gerade weil das Stereotyp unterschiedliche Aspekte in sich vereint, wird es zu einem universell einsetzbaren Unterdrückungsinstrument, zu einem Kampfbegriff, der die indigene religiös-spirituelle Welt Sibiriens vernichten soll.